Jesus Radikal, die Welt ist so brutal, das Leben so fatal, deine Lust ist so anal, ich denk dich im Kanal, die Musik ist so brachial und nicht transzendental, noch nicht einmal tonal, für manche eine Qual, es ist uns scheißegal. Wir sind minimal.